Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt: Ein Geheimnis belastet mich. Gibt es in eurem Leben etwas, das euch sehr belastet, was absolut streng geheim ist, was niemand weiß? Vielleicht etwas, was ihr schon sehr lange mit euch herumtragt, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist es ganz geheim. Vielleicht so eine Art Doppelleben oder irgendein Ereignis, für das ihr euch schämt. Aber im Nachhinein sagt, es war halt so, aber ich schäme mich sehr dafür, aber es ist ein großes Geheimnis. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht ist Susanne und die ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Susanne. Dich belastet ein Geheimnis? Ja, ich bin nur froh, dass ich zu dem Thema ausgerechnet durchgekommen bin. Ja. Weil es seit einem guten halben Jahr ein Geheimnis gibt, das leider ich nicht nur alleine hüten muss, sondern auch mein, ja, sagen wir mal, Freund. Ich habe das Problem, dass ich mich in einen Kollegen verliebt habe und der Kollege aber verheiratet ist. Die Initiative ging allerdings von ihm aus. Also ich hätte jetzt so gesehen, streng gesagt, nie was mit einem verheirateten Mann angefangen. Ja, das läuft seit einem halben Jahr das Gefühl des Verliebtseins. Circa, ja, es ist so, wie es halt anfängt, so Flirtereien und so. Ja, aber mittlerweile ist das eine richtige Affäre zwischen euch beiden. Ja. Ja. Und dein Freund weiß das? Also ich sag mal, ich bezeichne ihn jetzt mal als meinen Freund. Ich bin ja nicht in einer Beziehung oder so. Also ich bin unbelastet. Jetzt habe ich verstanden. Naja, du bist also im Prinzip solo und Single und hast jetzt eine Affäre mit einem verheirateten Mann. Oder mit einem Mann, der in einer Beziehung ist. Ja. Ja. Und wie läuft das? Ist das jetzt problematisch für euch? Oder, klar, es ist problematisch. Also im ersten Mal läuft man sich halt täglich über den Weg, halt im Büro. Ja. Wir arbeiten zusammen, jedenfalls nicht räumlich jetzt, aber man sieht sich trotzdem. Ich könnte mir vorstellen, dass das gerade so im Arbeitsbereich eine sehr komplizierte Sache ist, wenn man das ganz geheim halten muss. Es hat einen Kick, also es hat wirklich einen Kick, aber das Dumme ist halt, dass es nicht nur beim Flirt jetzt bleibt. Wenn man weiß, man kann beim anderen nicht landen oder man hat so eine kleine Liebelei, das ist okay, aber weil es halt jetzt doch tiefer geht, ist es das Problem, dass man sich halt am Arbeitsplatz muss man neutral bleiben. Und den man muss den ganzen Tag schauspielern, das eben, ist es. Ne? Genau. Arbeitet ihr denn sehr eng zusammen? Nee, es geht eigentlich. Es geht. Es geht. Also der sitzt halt in so einer Gruppe zusammen und ist im anderen Büro. Ja, aber man trifft sich zum Beispiel in der Kantine oder... Ja, klar. Ich meine, wir gehen auch zusammen essen oder quatschen noch mal zwischendurch. Meinst du, dass in diesem halben Jahr irgendjemand da schon so ein bisschen Lunte gerochen weiß hat? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Man, ganz ehrlich, man macht halt so Scherze und so, aber ich versuche genau in den Scherzen dann das zu vertuschen. Wenn man zum Beispiel sagt, letztens irgendwie hat sich was am Auge gemacht und so und dann hat er gleich gesagt, ja, ich hätte ihn geschlagen, solche Witze halt. Und ich sage dann, ja, mein Gott, also wenn ich dich schlagen würde, sieht das anders aus und Blödsinn halt, mein Gott. Das sagt er denn vor anderen Leuten? Ja, das ist halt aber nur vor den Leuten, die halt nähere Kollegen halt. Oh, das ist aber schon heikel. Also. Nö, also finde ich nicht, weil genau sowas, ich denke mal, es ist die beste Tarnung, wenn es offensiv dran geht. Ja, vielleicht, so kann man es auch sehen, ja. Ist es jetzt geheim, weil ihr das in dieser Firma geheim halten wollt? Ja. Oder hat es eben auch damit zu tun, dass er eine Beziehung hat und es eben sonst durch die Firma über andere Leute dann zu der Beziehung hinkommt? Ja, genau, weil er hat ja auch natürlich private Beziehungen zu den Kollegen, die ihrerseits auch verheiratet sind. Die treffen sich da wohl irgendwie alle so pärchenhaft und so. Wie ist denn die Ehe? Bitte? Wie ist denn seine Ehe? Also so wie er es mir wohl gesagt hat, was wahrscheinlich auch die meisten aller verheirateten Männer tun, die mit irgendjemand was anfangen, er sagt, die Ehe ist irgendwo nicht mehr das, was man sich vielleicht von der Ehe jetzt erträumt hat. Also die ist eingeschlafen. Wie lange ist er verheiratet? Wohl schon seit 10 Jahren, wobei der aber auch ein ziemlich jung dann geheiratet hat. Wie alt ist er denn? Anfang 30. Anfang 30. Ja. Seit 10 Jahren verheiratet. Gibt es Kinder aus der Ehe? Nein. Gibt's nicht. Und das ist halt das Komische, weil ich mir denke, wie kann man mit jemandem so lange zusammen sein und keine Kinder haben? Oder? Naja, ja, sowas gibt es auch. Blöde Überlegung. Sowas gibt es auch mit vollem Bewusstsein, dass Leute lange zusammen sind und keine Kinder haben. Okay. Also ich habe daraus jetzt das gehört, dass es wohl damals ein guter Zug war zu heiraten, weil die vielleicht nur gut zusammengepasst haben. Ja. Mittlerweile ergeben sich große Differenzen. Ja. Einfach in den Zielen und den Lebensvorstellungen von beiden. Ja, also die leben sich schon fast seit 2 Jahren schon richtig auseinander, meint er. So, jetzt ist natürlich für dich die entscheidende Frage, damit du nicht immer 5. Rad am Wagen bleibst. Wie wird es weitergehen? Genau. Und jetzt ist es eben so, dass er meint jetzt, es wird sich in nächster Zeit wird sich rausstellen. Also es hört sich an, als ob er mich irgendwie oder trösten will über irgendeine Zeit hinweg. Mhm. Aber definitiv ist es wohl so, es wird sich in nächster Zeit, sagen wir mal in einem Jahr, Zeitraum eines Jahres, wohl rausstellen, Sagt er jetzt. Ich glaube, wenn man in deiner Situation ist, muss man immer sehr, sehr, sehr scharfen Blick auf den anderen haben. Ob der einem die Wahrheit sagt, welche Rolle man selbst hat, ob man nur so ein Betthäschen ist für ab und zu, ob all das, was er so sagt, wirklich ehrlich gemeint ist und von Herzen kommt und so weiter. Also deswegen finde ich auch, dass die ganze entscheidende Frage für dich ist, entscheidende Punkt ist, dass du dich nicht zu lange hinhalten willst. Nee, also ich habe definitiv schon mal klar die Fronten gesetzt. Das war vor circa 2 Wochen. Und hat also zu ihm gemeint, sag ich, du musst mal wirklich in dich gehen. Was willst du eigentlich? Willst du das Risiko eingehen? Du würdest gerne wollen. Ich würde wollen, definitiv. Ja. Also ich habe es klar festgelegt, also gut, es ist eine kurze Zeit, die wir uns kennen, aber ich möchte ihn besser kennenlernen. Ja. Ich will wissen, was das für ein Mensch ist, ob ich mit ihm zusammenpasse oder nicht. Und das stellt sich halt nun mal raus, wenn man zusammen lebt, wenn man sich kennt und so weiter. Also, Susanne, jetzt allein für deine Perspektive und aus deiner Sichtweise heraus würde ich dir wünschen, dass dieses Geheimnis bald kein Geheimnis mehr ist, sondern dass ihr zusammen seid. Ja. Ich kann natürlich jetzt die anderen Zusammenhänge nicht beurteilen. Ist klar. Alles Gute. Danke. Wiederhören. Ciao. Unser Thema heute Nacht, ein Geheimnis belastet mich. Gibt es in eurem Leben irgendetwas, was ganz geheim ist oder was vielleicht nur 2 Leute wissen? Man muss es ja nicht so ganz, ganz eng sehen, was euch aber sehr belastet. Vielleicht führt er ein Doppelleben. Vielleicht habt ihr früher mal irgendetwas getan, was ihr eigentlich nicht hättet tun sollen. Oder vielleicht hat man euch etwas angetan, wofür ihr euch wiederum schämt und es hat euch auch noch nie irgendwie der Mut ausgereicht, das zu sagen oder euch dazu zu bekennen. Was auch immer, es gibt viele Geheimnisse. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Mirko begrüße ich herzlich. Ja, hallo. 20 Jahre alt. Ja, das stimmt. Und bei dir ist auch noch, sehe ich hier, Nadine, auch 20 Jahre alt. Ja, das ist ebenfalls richtig. Mirko, um was geht's? Ja, es geht um welches Geheimnis? Es geht letztlich darum, dass ich meinem besten Freund jetzt die Freundin ausspanne im Moment. Mhm. Und das ist Nadine? Das ist Nadine, genau. Ja. Also 6 Monaten habe ich schon mit ihr eine Affäre, während sie noch mit ihm zusammen ist. Ja, und wie lange sind die beiden schon zusammen? Die beiden sind jetzt inzwischen schon über 2 Jahre zusammen. Über 2 Jahre. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt mit der Freundin deines besten Freundes was angefangen hast? Ja, das ging also eigentlich mehr von ihr aus. Ich war da auch am Anfang ziemlich überrascht. Mhm. Das fing damit an, dass halt ihre Beziehung Probleme hatte. Mhm. Das basierte zum Großteil vor allem darauf, dass sie auch Drogenprobleme hatten, beide in der Beziehung. Mhm. Und zwar lag das daran, weil die beiden in der Techno-Szene sehr oft waren, dass halt ziemlich viel mit Drogen hantiert wurde. Ja. Und das hat dazu geführt, dass sie letztlich 2 wirklich herbe Abstürze hatte durch die Drogen. Und letztlich sich gesagt hat oder sich sagen musste, dass sie damit auf jeden Fall aufhört und das keinen Fall weitermachen kann. Mhm. Hat sie auch getan, erfolgreich, und nur ihr Freund hat noch ein bisschen weitergemacht und hat sie nicht verkraftet. Und deswegen halt letztlich versucht, eine neue Beziehung oder einen neuen Partner zu finden. Mhm. Mhm. Da sie jetzt da ist, würde ich sagen, gib sie mir mal, weil mir das nicht richtig einleuchtet, da kann sie es persönlicher vielleicht auch nur erzählen. Wir reden gleich weiter, Mirko. Gut, mache ich. Okay, gib sie mir mal bitte. Hallo? Hallo Nadine. Hallo. Ich habe jetzt gerade so schon ein bisschen was erfahren, wie es angefangen hat. Ja. Aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Du bist damit nicht klargekommen, dass er wieder angefangen hat mit den Drogen. Ja, genau. Warum hast du dich nicht von ihm getrennt? Nee, das kann ich einfach nicht. Also es ist 3-mal passiert, dass er wieder Drogen genommen hat. Mhm. Was für Drogen handelt es sich da eigentlich? Ja, Ecstasy und Kokain und so. Mhm. Also jetzt nicht ganz schlimm, aber schon halt. Ja, so, Kokain ist schon sehr schlimm. Ja, das ist nicht zu Spaß. Ich lag ja auch 2-mal im Krankenhaus deswegen und so und habe halt auch eine Arbeit und ich hätte die Beine verloren, hätte ich nicht damit aufgehört. Ich bin halt schon ziemlich weit gesunken und so. Mhm. Aber du hast definitiv mit den Drogen aufgehört. Ja, ich habe jetzt seit einem Jahr, also fast einem Jahr, höre ich auf und ich möchte auch nicht mehr, weil ich also sowieso schon so super Depris habe. Mhm. Aber er ist im Moment immer noch drauf. Er nimmt noch welche. Ja, meistens schon. Also wenn er jetzt in Disco geht, ja, so in größere Disco, ja, so nach Düsseldorf oder so, nimmt er. So, jetzt hat dich das ziemlich abgeturnt, dass er wieder damit angefangen hat. Und deshalb hast du das Verhältnis mit wiederum seinem besten Freund, mit Mirko, mit dem wir gerade geredet haben, angefangen. Ja, nochmal meine Frage, warum hast du dich nicht getrennt von ihm, als du gemerkt hast, Mensch, mir geht das so sehr auf die Nerven, ich halte das auch nicht mehr aus, dieses ständige Hin und Her. Ja, weil ich irgendwie noch an ihm hänge wahrscheinlich, weil das ist irgendwie, weil wir so lange so viel zusammen durchgemacht hatten und er mir ziemlich geholfen hat und am Anfang auch alles so toll war und jetzt auf einmal... Oder bist du vielleicht einfach zu feige, zu sagen, jetzt wahrscheinlich ist auch Angst davor, dass wenn ich zu einem Neuen gehe, das halt nicht so schön wird wie mit ihm, weil es war schon eine schöne Zeit. Deshalb hast du jetzt quasi zwei Eisen im Feuer, ne? Nämlich deinen alten Freund und jetzt den Mirko. Ja, und der Mirko, der ist halt irgendwie jetzt anders. Der sagt mir morgens so zum Beispiel jetzt so, ja, auch wie süß du aussiehst. Und er sagt, er sieht das irgendwie alles nicht mehr. Er sagt so halt, ja, du hast voll die dicke Nase oder so. Also das kann ich machen. So ja, das ist ja blöd, aber ja, das hört man, so doofe Sachen hört man natürlich am Morgen nicht so gerne, ne? Nein, ist klar. Wohnst du denn mit deinem Freund zusammen? Nee. Also ich wohne ganz alleine und das ist eigentlich ziemlich gut. Hast du denn nicht eigentlich permanent ein zunehmend schlechtes Gewissen deinem Freund? Ja, ja klar, habe ich ein schlechtes Gewissen, total. Aber du musst ja auch sehr viel lügen so im Alltag, ne? Wenn du dich mit Mirko triffst. Ja, die ganze Zeit lügen. Also auf der Arbeit wissen die das. Ach, das wissen schon andere Leute? Ja, auf der Arbeit, die wissen das. Mit denen habe ich schon darüber ein bisschen geredet, mit meiner Freundin, also Arbeitskollegin. Weil die hat fast das gleiche Problem, würde ich sagen. So, Nadine, jetzt gibst du mir bitte den Mirko nochmal. Okay. Ja. Ja. Mirko, du musst ja auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn es dein bester Freund ist. Ja, bester Freund ist ein sehr guter Freund gewesen, ja. Also nicht der beste Freund? Nein, der beste war es nicht, aber letztlich nimmt sich das nicht viel, finde ich. Okay. Siehst du ihn jetzt auch noch oft? Macht ihr viel miteinander? Inzwischen nicht mehr, ne. Auch weil er halt ziemlich oft eifersüchtig auf mich war. Und wir so ein bisschen aufeinander gelebt haben. Ich war bei der Bundeswehr gewesen eine Zeit lang, wir haben uns nicht mehr so oft gesehen. Und also ihr macht auch nichts zu dritt, offiziell zu dritt? Doch, das schon. Das schon? Aber die Situation ist ja dann zum Zerreißen wahrscheinlich gespannt, ne? Ja, also er tut immer, also er spielt gerne dann vor, dass es ihm alles egal wäre und wir versuchen halt auch beide, also Nadine und ich, das nicht so zu zeigen, ne, ganz klar. Ja, nicht so zu zeigen ist gut. Ihr zeigt es überhaupt nicht. Genau. Ihr überspielt es vollkommen. Ja, so gut wir können, ja. Ja, was heißt so gut ihr könnt? Heißt das, dass er doch schon irgendwie so ein bisschen was merkt, dass da was läuft oder wie? Ja, also sie sagt schon manchmal, dass ich bei ihr wäre, weil dann kann man halt argumentieren, dass halt sie nicht alleine sein möchte oder so, ne? Ach so. Aha, natürlich, das heißt, unverbindlich. Das heißt, da ist irgend so ein Nebelschwaden schon vor ihm, ne? Ja. Der ihm sagt, irgendwas ist da mit den beiden. Ja, er weiß nichts, aber er hat die Ahnung, ja. So, jetzt auch an dich die Frage, Mirko, warum machst du das mit? Warum sagst du nicht zu Nadine auch, also ich kann das so nicht, ich möchte klare Verhältnisse haben. Warum machst du es mit? Ja, das Problem ist, ich habe es eigentlich schon ziemlich oft so gesagt, auch schon in Briefen geschrieben und so, aber letztlich hat das nie was gebracht. Ich bin immer wieder zu ihr gekommen und sie ist zu mir gekommen, wir haben uns immer wieder gefunden. Das ist halt Ja gut, das passiert aber nicht von dass es nicht irgendeine Fremde macht, da bist du mit Schuld dran. Nein, und sie auch, ne? Das sind letztlich die Gefühle, also kann das gleich nicht erklären, weil ich weiß genau, dass es falsch ist. Ich finde es auch wirklich falsch. Ich finde es einmal auch nicht korrekt deinem Freund gegenüber. Ja. Wobei die noch größere Schuld, aber ich will das gar nicht so aufwerten, ihr tragt beide Schuld, das ist ein ziemlich guter Freund von dir, das macht man einfach nicht, das ist kein faires Verhalten. Ja. Und sie sollte wirklich auch schleunigst da jetzt irgendetwas unternehmen. Gibst du sie mir nochmal, Mirko? Ja, ich gebe sie. Also Nadine, ich finde wirklich, ich habe es gerade schon Mirko gesagt, dass das keine befriedigende oder gute Situation ist. Um nicht zu sagen, dass es eine ganz schlechte Situation ist. Ja. Und dass du so schnell wie möglich dieses Geheimnis lüften musst, um ein klares Leben auch zu führen. Ja, ich weiß. Und jeden Tag, den du verzögerst, wird es immer komplizierter und es wird dir nichts helfen. Du gibst einfach nur deiner Schwäche und deiner Angst oder vielleicht auch deiner Feigheit nach. Ja. Du musst eben auch dann die Konsequenz daraus ziehen. Wenn du dich von ihm trennst, trennst du dich von ihm und hast eben das, was vielleicht positiv an ihm war, das hast du dann eben nicht mehr. Aber so ist es dann. Ja, davor habe ich aber Angst, dass ich ihn dann halt vermissen werde. Ja, aber so ist es dann. Du kannst dich auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, Nadine. Ja, das stimmt. Weißt du, wie du jetzt drauf bist im Moment? Du pickst dir die Rosinen raus mit Namen Mirko. Mit Mirko und bei deinem Freund. Und das ist keine gute Lebenseinstellung, finde ich. Ja, finde ich auch nicht was gut. Also. Tu was, tut was ja. Und schafft klare Verhältnisse. Ja. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Sarah, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, ich grüße die Sarah und frage sie, was für ein Geheimnis dich belastet. Ja, also ungefähr das gleiche, wie die erste erzählt hat. Unsere erste Anrufin. Erzähl mal von dir, was es genau ist. Ja, ich habe so eine Art Affäre mit einem verheirateten Mann. Mhm. Seit wann? Seit ungefähr einem knappen Jahr. Mhm. Also läuft das schon mit Flirten, aber sagen wir, seit einem halben Jahr ist das schon mal extremer geworden. Mhm. Und das ganze Problem an der Sache ist, es ist halt unser Vermieter. Also wir wohnen alle in einem Haus, ich und meine Eltern. Mhm. Du wohnst noch bei deinen Eltern? Ja. Ja. Und das ist der Vermieter? Ja, und der wohnt unter uns. Wie alt ist der? In seiner Familie. Ja, der wie alt? 32. 32. Ja. Mhm. Und er hat drei Kinder. Mhm. Ja, und du hast keinen Freund? Nein, ich habe keinen Freund. Mhm. Und das ist, also das angefangen ist, dass wir halt da eingezogen sind. Ja. Das, weil unsere ganze Familie uns kennt, also sich kennt, mhm. seine und meine Familie. Mhm. Und durch Beziehungen halt sind wir da hingezogen. Ja. Und dann haben sie halt die Wohnung renoviert. Und dann heißt das sogar, dass die Familien befreundet sind irgendwie? Ja, klar, ja. Mhm. Und dann hat er halt die Wohnung renoviert mit seinem Bruder und so. Mhm. Und da kam es halt mit dem Flirten, aber ich habe das überhaupt nicht ernst genommen, weil er war verheiratet, das, mhm. den habe ich nicht als Mann gesehen, sondern als Mensch. Ja. Weil das macht man halt nicht und so. Und dann kam ja. das irgendwie und ja. das fing dann so Januar an, mhm. das heißt bis jetzt. Aber wie fing es dann, ich meine, so ein bisschen flirten ist ja noch eine Sache, man ist nett zueinander und macht vielleicht ein paar Späßchen, aber da muss ja irgendwann so die Tabugrenze überschritten werden. Wer hat's gemacht? Ja, er hat's gemacht. In welcher Situation hat er es gemacht? Ja, also die Angebote wurden immer eindeutiger und irgendwie fingen wir dann auch zu texten an, also übers Handy. Mhm. Und da ist man ja sowieso immer ein bisschen offener. Ja, ja, ja. Und dann fing das halt an und von wegen Treffen und dann... Aber da musst du doch schon gemerkt haben, hier ist irgendwas im Busch. Ja, das habe ich klar, das habe ich sofort gesehen. Aber das hat dich dann auch interessiert? Ja, irgendwo schon dann. Hat dich das auch geschmeichelt? Hat es dir geschmeichelt, dass dann doch der viel ältere Typ sich für dich interessiert? Ja, ja, doch, klar. Und er gefiel dir auch so als Mann? Ja, seine Art gefiel mir. Mhm, wie er mit mir, umgeht. Halt. In welcher Wohnung habt ihr dann zum ersten Mal miteinander geschlafen? Nee, also das tun wir halt nicht. Ach, das tut ihr nicht? Nein, ach, weil das will ich nicht. Weil ich hab ihn nicht, also so für mich. Ach so. Und das ist auch das, was er nicht versteht. Wie weit geht es denn so erotisch bei euch beiden? Ja, weiß nicht, küssen und fummeln, sag ich jetzt mal, und also fummeln, was, und so. Was heißt fummeln? Geht's bis in den Bereich Petting? Ja, doch. Halt das schon. Ja. Dann ist es also ist richtige Sexualität im Spiel schon. Ja, schon. Ihr schlaft nur nicht so im klassischen Sinne miteinander. Nee, das mhm. nicht. Wo ist das zum ersten Mal passiert? Die erste Petting-Action-Session, war die in eurer Wohnung oder in seiner Wohnung? Das war in unserer Wohnung. Mhm. Und zwar war das, da war total blöde Geschichte, eigentlich ein Rohr kaputt, ja, also. Mhm. Und, nicht seins, aber. Und dann. hat das halt fertig gemacht, ich war alleine zu Hause, mhm. ja, und dann fing das halt an. Mhm. Und er wollte da auch mehr, und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Und mhm. Gut, aber nun läuft es. Nun läuft es schon fast ein knappes Jahr, also ein Jahr, ein knappes Jahr ungefähr. Ja. Ganz geheim, niemand weiß es. Nein. Niemand in den Familien ahnt das. Nein. Und wahrscheinlich würde eine Welt zusammenbrechen, wenn das rauskäme. Ne? Ja. Sowohl ja. in deiner Familie als auch bei seiner Frau. Familie, ja. Er hat wie viele Kinder hat er, sagst du? Drei Kinder. Mhm. Mhm. Hast du vielleicht sogar auch noch ein freundschaftliches Verhältnis zu der Frau von ihm? Ja. Also das gute. Ist ja der Witz, wir sehen uns ja jeden Tag. Mhm. Also gut. Wir sitzen auch im Garten bei so einem Wetter ja. und dann wird da Karten gespielt oder mal gegrillt und, mhm. und eine Wurzelparty oder mhm. spazieren. Was sagt er zu dir, was er für dich empfindet? Ja, er sagt, dass er mich mag und das, also wir sagen weit nicht, dass wir uns lieben mhm. oder so. Das ist überhaupt nicht so. Was bist du denn für ihn? Weißt du das? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Was ich für ihn bin, also kann ich manchmal nicht einschätzen. Und umgekehrt, was ist er für dich? Was ist er für mich? Also ich hätte ihn schon gern ganz, mhm. sag ich mal. Aber mhm. ich weiß, dass das nicht geht. Und wenn er von der Zukunft redet, dann redet er auch... Also mit seiner Frau halt, mhm. dass die auch da sein wird. Ja, also für ihn ist das überhaupt gar kein Thema, dass er sich von seiner Familie trennt, um mit dir nee. Zusammenzuleben. Nee, das weiß ich auch. Überhaupt kein Thema, das ist nee. Definitiv so. Mhm. Ja, definitiv mhm. so, das weiß ich auf jeden Fall. Und du hast natürlich, könnte ich mir gut vorstellen, wenn man so emotional da eingebunden ist, auch keine anderen Geschichten mit anderen Jungs oder Männern gehabt im Laufe des letzten Jahres. Nee. Mhm. Klingt nicht so gut, Sarah. Nee. Es klingt wirklich so, wie man das so oft hört, dass sich da ein Typ, der ist verheiratet, der hat Kinder, ist vielleicht irgendwie ein bisschen auch sexuell unzufrieden in seiner Ehe, sich so ein junges Mädel nebenher hält. Und wie praktisch, das wohnt auch noch gleich im Haus. Ja. Ne? Und nach dem Motto, es will zwar noch nicht so richtig, aber ich krieg's auch noch weich geklopft und irgendwann schläft's auch mit mir. Ja, das glaube ich auch. So einen Eindruck habe ich. Und das ist für dich nicht gut. Weil du hast keine Perspektive mit dem Mann. Du richtest sehr viel Schaden in den Familien an, wenn es rauskommt. Und du blockierst vor allen Dingen dein eigenes Leben und dein eigenes Liebesleben, weil du gar keine Augen hast für andere Männer. Ja, klar. Wäre das denn für dich, also nur mal so hast du wahrscheinlich selbst auch schon durchgespielt. Wie wäre es, wenn du sagen würdest, für dich, Schluss aus, ich mach's nicht mehr? Ja, wie wäre das? Das ist schwer. Also ich sage es mir auch immer, das macht man nicht, das darf man nicht. Und aber dann, wenn er dann vor mir steht und mich küssen will oder so, dann kann ich auch nicht Nein sagen. Mhm. Und ich sage dann Nein, aber dann passiert es irgendwie doch. Ja, aber das ist kein Argument. Ne? Du bist eine erwachsene junge Frau, gerade erwachsene junge Frau. Mhm. Und du musst ja dein Leben selbst in die Hand nehmen und haben können. Und nur zu sagen, ich kann aber nicht anders, wenn er vor mir steht, dann bin ich ganz schwach und so. So geht's nicht. Nochmal die Frage, was wäre in der Vorstellung, da läuft nichts mehr zwischen euch? Wie wäre das für dich? Ja, das würde ich auch überleben. Aha, also es wäre gar nicht so dramatisch. Siehst du, Sarah, das ist nämlich der Punkt. Wenn du jetzt zu mir sagen würdest, mein Gott, ich würde mich verzehren, ich denke nur an den, das ist die große Liebe meines Lebens, dann wäre das Gespräch viel komplizierter. Aber wenn du sagst, oh Gott, ich würde es auch überleben oder ich würde es auch hinkriegen, dann lass es doch um Gottes Willen sein. Lass es sein. Ja. Wie gesagt, einmal, du tust dir selbst persönlich nichts Gutes damit. Und du gefährdest eben so diesen ganzen Zusammenhalt der Familien. Ja, klar. Du wirst einfach auch ausgenutzt. Das muss dir auch klar sein. Ne? Und das ist nicht schön, ausgenutzt zu werden. Ja, das Problem ist, ich weiß das, ne? Aber trotzdem mache ich das irgendwie mit, auch irgendwie idiotisch. Mhm. Aber. Ja, deswegen musst du mit dir zu dir selbst ein hartes Wort reden. Mhm. Ja? Ein klares Nein sagen und das Nein dann auch durchziehen. Und das Nein auch rüberbringen zu ihm. Ja, okay. Das machen wir, alles Gute. Ja, danke. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tanja, wo ist sie? Hier, 25 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Tanja. Ja, unser Thema heißt, ein Geheimnis belastet mich. Ja, bevor ich meine Geschichte erzähle, soll ich dich von Tommy grüßen, der mit dem Massagegerät. Erinnerst du dich? Der Tommy mit dem Massagegerät? Ja, ob du das Bild gekriegt hast, soll ich dich noch fragen. Nee. Nein, das ist schon ein bisschen länger her, aber ist auch egal. Auf jeden Fall freue ich mich über den Gruß und ich werde ein bisschen nachdenken hinterher, dann wird es mir auch einfallen, was es alles genau ist. Ja, okay. Aber jetzt zu dir. Also, mich belastet es ein bisschen, dass ich ein Doppelleben führe vor meinen Eltern. Mhm. Und zwar bin ich lesbisch und ich habe vorher bisexuell gelebt bis zum 3. Mai 2001. Da bin ich vergewaltigt worden. Und seitdem habe ich gesagt, nein, Männer nicht mehr. Mhm. Und ich war verheiratet, bin letztes Jahr geschieden worden, habe eine kleine 3-jährige Tochter. Hast du schon eine Menge erlebt mit deinen 25 Jahren? Ja, leider. Ja, ja. Und ich meine, ich liebe mein Kind über alles, das ist das Wichtigste in meinem Leben, das ist ganz klar. Nur von meinen Eltern, die ahnen nichts und ich habe auch nicht so wirklich die Lust, meinen Eltern das zu sagen, weil ich habe eine ältere Schwester. Also es geht jetzt um die Tatsache, dass du lesbisch bist. Ja, das genau. Möchtest du ihn, wo ist denn der Vater des Kindes? Der ist 250 Kilometer weit weg. Mhm. Also der kümmert sich auch nicht großartig um das Kind. Ach doch, also wir haben da so eine Regelung vom Anwalt und er kümmert sich schon zu den Besuchszeiten. Das ist alles kein Thema. Das ist das Kind auch aus deiner Ehe, ne? Ja, das ist das Kind aus der Ehe. Mhm. Und ich habe halt eine ältere Schwester, die ist lesbisch und die hat sich geoutet bei meinen Eltern. Mhm. Und da haben meine Eltern so blöd reagiert, dass sie einen Ruf zu verlieren hätten und dass sie mit meiner Schwester darüber nochmal reden sollten. Und wenn meine Schwester mit ihrer Freundin mal in dem kleinen Ort, in dem wir wohnen, Hand in Hand durch die Stadt gehen würde, dann wäre Terror hochziehen. Und da habe ich einfach keine Lust. So. Und meine Schwester wohnt auch nicht mehr in dem kleinen Ort, sondern in Hamburg. Wohnst du denn in diesem kleinen Ort, wo deine Eltern auch wohnen? Ja. Du wohnst da. Ja. Ich meine, die wird natürlich jetzt die kriegen es dann knüppeldick ab, wenn jetzt die andere Tochter auch noch ankommt und sagt, ich bin auch lesbisch. Wenn die so drauf sind, werden die das so empfinden, dass sie es knüppeldick abkriegen. Ja, das ist es eben. Wie ist das Verhältnis jetzt zwischen denen und der anderen Schwester? Ist es sehr eingefroren und sehr erkaltet? Mittlerweile nicht mehr so. Also mein Vater, der hat damals nur gesagt, was habe ich falsch gemacht. Mhm. Meine Mutter, die hat völlig dicht gemacht, bis meine Schwester dann mal ein paar Bücher ihr gegeben hat. Mhm. Und da war eins bei, was eine eine Mutter von einer Lesbe geschrieben hat. Und seitdem meine Mutter so ein bisschen Literatur gekostet hat, geht es. Mhm. Aber sie ist kommt dreimal im Jahr und zu Weihnachten bringt sie ihre Freundin mit. Und Ja. Gestatte mir noch mal eine Frage zu der Vergewaltigung. Ja, kein Thema. Ist das aufgeklärt? Gab es da eine Verhandlung? Nein. Das wissen meine Eltern auch nicht. Das wissen deine Eltern auch das nicht? Ist, wer weiß das denn? Meine besten Freunde. Mhm. Ich bin halt seit einem Jahr in der Szene, so offen, sag ich mal. Also in der lesbischen Szene? In der Lesben- und schwulen Szene. Mhm. Und mein bester Freund ist schwul und wir reden da ab und zu drüber und das tut ganz gut. Mhm. Wie ist das denn damals passiert? Ja, den netten jungen Herrn, sag ich mal, kenne ich seit 9 Jahren. Mhm. Und wir haben uns nach 5 Jahren endlich mal wieder gesehen und haben dann einen drauf gemacht. Mhm. Rein platonisch. Ich habe ihm nie Hoffnung gemacht. Ich habe gesagt, du, tut mir leid, ich möchte nichts von dir. Und er sagte, ja klar. Und wir sind abends, wenn wir rausgegangen sind, entweder noch zu ihm Kaffee trinken oder zu mir einen Kaffee trinken. Es ist nie was gewesen. Keine Umarmung, nichts. Aber am besagten 3.5. ist dann was passiert. Ja, da hat er mich dann nach Hause gebracht. Es war ein Donnerstag und hat mich dann in meine Wohnung gedrängt und hat mich dann leider so ein bisschen gewürgt und vergewaltigt. Mhm. Hast du ihn angezeigt? Bitte? Hast du ihn angezeigt? Nein, aus Angst. Also sind es zwei große Geheimnisse, die du da letztendlich herumträgst. Zumindest was ist auf deine bezogen auf deine Eltern. Ja. Mhm. Wie gedenkst du denn da jetzt vorzugehen mit deinen Eltern? Du kannst das ja nämlich in dem langen geheim halten. Wenn ich mit Männern bei meinen Eltern auftauche, dann sind es meistens meine Freunde und die sind alle schwul. Mhm. Und meiner Mutter sage ich das auch und meinem Vater auch. Und ich rede auch sehr viel von Frauen, aber irgendwie kriegen die das nicht mit. Aber du hast im Moment keine Beziehung zu einer Frau? Nein, ich bin im Moment solo. Mhm. Du hast gerade einen Satz gesagt, ich war früher bisexuell und nach dieser Vergewaltigung war mir klar, ich bin lesbisch. Ja. Ist das wirklich so? Kann man durch einen solchen Gewalteingriff, durch so ein Verbrechen, kann sich eine sexuelle Orientierung dadurch zeigen? Oder ist es einfach auch ein Zorn oder eine Enttäuschung generell Menschen, Männern gegenüber? Beides und auch Angst. Mhm. Also wenn meine beste Freundin ist eine Hete und also eine heterosexuelle Frau. Ja, genau. wir müssen das mal übersetzen, das kennen ja nicht alle Leute. Ja. Und ich gehe mit ihr natürlich auch in Hetero-Läden rein, ganz klar. Und wenn mich da ein Mann anspricht und der doch mehr Interesse zeigt, da werde ich dann eiskalt. Mhm. Da werde ich dann zum Eisblock und... Vielleicht, Tanja, solltest du das auch einfach noch ein bisschen aufsparen, was deine Eltern anbelangt und sie zumindest dann informieren, wenn du eine Freundin hast und wenn du eine Liebe hast. Weil wenn es dann wirklich was Ernstes ist und ihr richtig zusammen seid, vielleicht sogar zusammen lebt, kann man das nicht verheimlichen und sollte man auch nicht verheimlichen. Dann müssen sie halt da nochmal durch. Aber vielleicht ist es für sie jetzt auch einfacher nach dem zweiten Mal, nachdem sie sich ja mit der Thematik schon befasst haben. Mhm. Also ich hatte eine 4-monatige Beziehung und da haben sie auch nichts gemerkt. Also wir waren auch so fast tagtäglich zusammen und sie kam auch super mit meiner kleinen Tochter aus. Mhm. Und es geht ja nicht darum, ob sie was gemerkt haben. Es geht darum, was du irgendwann tust und was du sagst und wie du dich deinen Eltern gegenüber verhältst. Und da ist eben meine Auffassung, wenn es eine ernste Liebe jetzt geben sollte, demnächst, dass du es dann schon sagen solltest. Ich möchte dich aber noch fragen, bezogen auf die Vergewaltigung, möchtest du da gerne mit meiner Psychologin vielleicht noch mal ein paar Worte reden? Nee, ich habe das eigentlich, bin in psychologischer Beratung. Ach so, dann ist ja alles wunderbar. Es ist so, dass dieses Jahr, als ich das gejährt habe, konnte ich endlich mal aufschreiben, was alles geschehen ist. Ah ja, das heißt, du bist in guter Betreuung. Ja. Das ist ja sehr schön. So, ich hoffe, dass das irgendwann ein gutes Outing funktioniert und deine Eltern das dann auch, ja, wohl oder übel akzeptieren und dich genauso lieb haben wie vorher auch. Ich kann dann ja nochmal anrufen. Mach das, genau. Alles Gute, Tanja. Danke, dass ich mit dir reden durfte und mach weiter so. Dankeschön. Gut. Tschüss. Tschüss. 1:33:55, eine kleine Pause. Uhr 34:30. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt: Ein Geheimnis belastet mich. Gibt es in eurem Leben ein Geheimnis, das euch belastet, das ihr mit euch herumtragt, das euch vielleicht schwer zu schaffen macht oder für das ihr euch schämt? Vielleicht führt ihr ein Doppelleben, vielleicht habt ihr mal etwas getan, was man nicht tun sollte. Vielleicht hat man euch etwas angetan, was sehr schlimm war und ihr geschwiegen habt bis heute und nicht darüber habt reden wollen. Ein Geheimnis belastet mich, das ist das Thema. Telefonnummer 0800 5678 111, und jetzt ist Peggy bei mir. Peggy, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Peggy. Hallo. Was ist es bei dir? Bei mir ist es eigentlich, ich habe 3 Kinder. Ja. Und lebe jetzt seit 11 Jahren ungefähr mit meinem Lebenspartner zusammen. Mhm. Und habe aber vorher schon ein Kind gehabt. So, wir haben uns also kennengelernt, da war der gerade 2 Jahre. Mhm. So, und das Problem ist jetzt... Moment, aber diese 3 Kinder, die du hast, die sind auch von deinem Lebenspartner, mit dem du zusammen bist? Zwei Kinder. 2. Und da, ja. Du bist in die Partnerschaft gegangen mit einem... mit einem Kind. Einem Kind, ja. Ja, und er ist jetzt 13. Mhm. Ja, und jetzt ist eben das Problem, dass ich irgendwann mal sagen muss im Prinzip, dass er eben nicht der Vater ist. Ach so, er ist so aufgewachsen, als wäre dein Partner... Ja, genau. Er hat ihn im Prinzip großgezogen. Mhm. Und jetzt müsste ich ihn irgendwann mal sagen, weil irgendwie doch von der ganzen Verwandtschaft immer wieder mal so ein kleines Spitzen rüberkommen, dass er eben nicht der Vater ist und so. Ist denn, das heißt, es ist schon so ein bisschen durchgesickert? Ja. Irgendwie. Und er, er hat das auch schon wahrgenommen und ernst genommen? Also er noch nicht, persönlich. Er hat es noch nicht mitgekriegt, nein. Und die Verwandtschaft ist dann so bösartig und... ja. Ja, so sind die Menschen. So sind oftmals Verwandte dann auch. Ja, also wie gesagt, jetzt... Wer ist der Vater? Also ich war damals noch ziemlich jung. Ich war 16, wo ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Und bin mit knapp 17 schwanger geworden. Mhm. Das war noch zu DDR-Zeiten. Ja. So, und er hatte damals die Vaterschaft abgestritten und es ging alles über Gericht. Mhm. Und es wurde dann festgestellt, dass er der Vater 100%ig ist. Mhm. Und ich warte heute noch auf meine Alimente alles, und er möchte auch keinerlei Kontakt haben zu seinem Sohn. Aha. Hast du denn, weißt du überhaupt, wo er wohnt? Ja, ich weiß, wo er wohnt. Weißt du. Hast du denn irgendwann nochmal juristische Schritte unternommen? Ja, alles. Ich habe Pfändungen, alles durchweg. Also Pfändungsaufträge und. Ich bin nur aufs Gericht gerannt. Wie gesagt, er und das kann man nicht einklagen, dass er das Geld zum Beispiel zahlt? Habe ich auch alles versucht. Wie gesagt, er hat im Prinzip so viele Kinder, er hat wirklich... Er ist damals hier gewesen, er wohnt in Torgau und ist in Leipzig gewesen und hat eben mehrere Frauen gehabt oder was weiß ich, und hat eben mehrere Kinder, und dadurch ist eben er jetzt derjenige, der eben... Also im Klartext ein richtig mieser Typ. Ja, ich kriege im Prinzip gar nichts. Ja, der sich überhaupt nicht um das Kind kümmert, dem das Kind auch völlig egal ist, was mit dem Kind ist, ob es gesund ist, ob es glücklich ist, ist ihm alles egal. Und er kann ja eigentlich von großem Glück reden, dass das Kind eben in einer intakten Familie aufgewachsen ist oder weiter aufwächst. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Sieht man das so äußerlich, dass er irgendwie einen anderen Vater hat als die anderen beiden? Oder fällt es gar nicht so auf? Es fällt nicht so direkt auf. Also wenn wir unterwegs sind und irgendwie, oder er mit seinem jetzigen Vater jetzt in dem Sinne unterwegs ist, dann sagen viele, er sieht voll nach ihm aus. Ach so. Also sagen viele, dass er nach ihm kommt. Hat denn dein jetziger Partner den Kleinen damals und bis heute wirklich so akzeptiert und angenommen? Ja, Und er behandelt ihn genauso wie seine eigenen Kinder. Ja. Das ist doch toll. Fall. Das ist doch wunderbar. Das auf jeden Fall. Mhm. Aber das Problem ist eben immer diese von der Verwandtschaft her immer dieses. Mhm. War am Wochenende wieder der Fall, dass eben, dass ich mit meinen Eltern und so im Garten war und da kam eben meine Schwägerin an und sagte eben, ja, und die zwei sehen ja total ihrem Vater ähnlich und der Große überhaupt nicht. Und es kommt immer wieder vor. Also es ist eine bösartige Stichelei, die auch gegen, wahrscheinlich auch gegen dich geht, ne? Auf jeden Fall. Du damals dich hast auf ihn eingelassen und so weiter, ne? Ja. Ich finde, Peggy, dass du, ich weiß nicht, ob jetzt das Alter schon richtig ist und ob er reif genug dafür ist. Ich finde schon, dass du oder am besten ihr beide zusammen, deinen Partner, dass ihr beiden dem Junge das sagen solltet. Hm. Ich habe bloß jetzt im Prinzip ein bisschen Angst davor, weil jetzt gerade die Zeit ist, wo er doch ein bisschen ein schweres Alter. Mhm. Aber vielleicht ist genau diese Zeit jetzt richtig, ihm das zu sagen. Wie ist er denn so entwickelt? Ist er recht fit? Ist er voll in der Pubertät? Also ich muss sagen, er ist ziemlich weit entwickelt. Er hilft mir auch sehr viel, gerade auch Haushalt und so, weil der Kleinste ist ja gerade ein halbes Jahr und er macht sehr viel mit alles, unterstützt mich auch. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass die Enttäuschung riesig wäre für ihn, wenn er das irgendwann, und die Gefahr ist ja recht groß, wie du es beschreibst, wenn er das irgendwie über andere Leute, über Dritte erfährt. Mhm. Dann ist die Katastrophe für ihn, glaube ich, ungemein. Aber so, wenn es in einem sehr persönlichen und herzlichen Gespräch passiert, zwischen dir, deinem Partner und ihm, ist es natürlich auch schwer. Natürlich ist es schwer, das zu sagen und das zu erklären. Aber es ist, glaube ich, der richtige Weg. Und vielleicht wird er hinterher euch auch dankbar sein, dass ihr das dann getan habt. Mhm. Und ihn nicht weiter im Unklaren gelassen habt. Ja. Ich habe bloß Angst, dass er das mir irgendwie nicht verzeiht, dass ich das eben nie gesagt habe. Jetzt ist aber die Möglichkeit noch zu sagen, du warst noch zu jung und du warst ein Kind. Aber jetzt bist du 13. Und mit 13, finde ich, hast du ein Recht zu wissen, wer dein Vater ist. Mhm. Wenn du es noch länger hinziehst, dann kann er vielleicht berechtigterweise sogar das sagen. Aber jetzt, finde ich, ist der Zeitpunkt eigentlich genau richtig sogar. Hm. Ja, stimmt. Aber ich hätte auch Angst vor so einem Gespräch. Gebe ich auch zu. Die Situation, man weiß ja gar nicht, wie der Junge reagiert. Für den bricht er im ersten Moment. Davor habe ich eigentlich Angst, dass er dann irgendwie doch irgendwie absickert. Dass er jetzt irgendwie sagt, ja, du hast mir das die ganze Zeit verheimlicht und ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist das große Problem. Ich glaube nicht. Für den wird wahrscheinlich erstmal eine kleine Welt oder eine große Welt zusammenbrechen. Aber er wird ja auch sehen, dass er es eben sehr gut gehabt hat bei euch und dass ihr eine tolle Familie seid und dass er sehr geliebt wird. Mhm. So, nun bin ich in Sachen Kinderpsychologie natürlich kein Fachmann. Wie ich überhaupt in Sachen Psychologie kein Fachmann bin. Deswegen möchte ich gern, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Wochen redest. Ja. Vielleicht hat sie noch ein paar Tipps, wie man das nur besonders behutsam mit so einem Kind machen kann. Ja. Oder mit so einem Jugendlichen machen kann. Ja. Also ich finde, dass du es tun solltest. Und wie kann dir vielleicht gleich die Heide, meine Psychologin, noch sagen? Ja, du legst bitte auf und Heide ruft dich gleich an. Ja. Ja, machen wir's. Ich wollte bloß sagen, dass deine Sendung ganz toll ist. Ach, das ist sehr lieb von dir. Danke, Peggy. Ja, ich gucke die jede Nacht. Ist es wahr. Danke für das Kompliment. Gut, geht klar. Tschüss. Okay, tschüss. Du legst auf, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Heute ist wirklich ein Frauentag, also fast ein Frauentag. Die Frauen haben Geheimnisse. Interpretiere ich daraus. Monika, 54 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Da piepst was. Ja, das ist mein Akku, weil ich schon eine Zeit lang in der Leitung bin. Aber so ich hoffe nicht, dass es stört. Doch, das stört schon. Wenn das jetzt nicht aufhört, dann stört es schon. Sag erstmal ein Stichwort, um was es geht. Ja, es geht also darum, dass mein Mann unseren gemeinsamen Haushalt vor 7 Wochen von jetzt auf gleich verlassen hat. Mhm. Und ich dann anschließend erfahren musste, dass er seit Februar schon ein festes Verhältnis zu meiner 10 Jahre jüngeren Schwester hat und sie jetzt auch geschwängert hat. Die Dramatik an der ganzen Sache ist, dass ich sehr, sehr hart daran knacke und es einfach nicht begreife. Mhm. Die andere Sache ist, dass ich einen todkranken Vater in meinem Haushalt aufgenommen habe. Und er das nicht weiß. Er fragt jetzt seit einigen Tagen, wo ist der Georg geblieben? Mhm. Und ich musste jetzt leider mit einer Lüge beginnen und sagen, dass er in einem Krankenhaus liegt. Mhm. Aber ich kann das nicht weiterführen. Monika, ich unterbreche mal eben. Ich frage mal meine Regie, ob wir das machen können mit dem Piepsen. Mich irritiert es schon etwas. Ja, mich auch. Ja. Aber ich muss das loswerden. Wenn die Regie antwortet mir nicht, dann würde ich sagen, wir legen mal, du legst mal bitte auf. Ja, ich gehe ans andere Telefon. Und wir rufen dich gleich nochmal an. Vielen Dank, Mir. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay. So, mit wem geht's weiter? Mit Melanie. Melanie ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Melanie. Ja, ich kann mich da im Prinzip so ein bisschen anschließen, der Anruferin von vorhin mit ihrem lesbisch sein. Mhm. Und zwar ist das bei mir auch ein falscher Name. Die Regie war so lieb, mir einen anderen Namen zu geben. Mhm. Und zwar bin ich transsexuell. Ja. Wohne auch in so einem kleinen Örtchen, wo man im Prinzip, sowas nicht sein darf. Mhm. Und ich habe auch, wirklich, es ist ein Riesengeheimnis. Also es weiß im Prinzip niemand. Mhm. Und bis auf meine Partnerin. Also das ist ja immer ein bisschen komplizierter bei transsexuellen Menschen. Du, ja. du bist im Körper einer Frau. Richtig. Ja. Leider, ja. Und man du lebst aber auch noch als Frau. Ich lebe als Frau. Das heißt, du siehst auch aus wie eine Frau, wenn man dich auf der Straße sieht. Wenn man mich auf der Straße sieht, könnte man mich verwechseln, weil ich mich kleide und frisiere wie ein Mann. Okay. Mhm. Aber von den Brüsten her, die nicht gerade klein sind, ja. Ja. Sieht man es dann schon. Ja, gut. Und seit wann weißt du denn, dass du... Immer. Immer. Ich kann es gar nicht. Also ich habe schon als Kind im Prinzip, als ich das erste Mal meine Regel bekam, war für mich die Welt am Ende. Hm. Wer weiß denn sonst noch davon, dass du eine transsexuelle Identität hast? Niemand. Niemand? Gar nicht? Warum? Du jetzt und meine Freundin. Und meine Freundin, ja, ist auch transsexuell. Hm. Und wo hast du sie kennengelernt, wenn du in so einem kleinen Kaffee... Internet. Im Internet. Wir haben uns über das Internet kennengelernt, sind auch seit 3,5 Jahren zusammen. Seit 3,5 Jahren schon? Mhm. Wohnt zufälligerweise auch in der Nähe? Nein, die wohnt ewig weit weg. Ja. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch ein ganz, ganz großes Geheimnis, dass ihr wiederum zusammen seid und euch ab und zu besucht. Genau, weil wir sind ja zwei Frauen, die ist auch im Körper einer Frau geboren. Mhm. Also in dem Sinne sind wir jetzt lesbisch sozusagen. Ja. Wenn man von dem Geburtskörper ausgeht. Ja. Und selbst das ist schon ein Problem, weil sie auch recht buschikos rüberkommt, mhm. ist ja klar. Das heißt, wenn sie dich in eurem kleinen Ort besucht, müsst ihr so tun, als wärt ihr ganz normale Freundin. Ja, es klappt aber nicht mehr. Also ich meine, es ist so sehr offensichtlich, weil sie haben bei mir im Prinzip von meinem Auftreten her schon gesagt, die ist eh lesbisch, die Alte. Mhm. Und bei meiner Freundin, wenn die mich besucht, ist es im Prinzip klar. Und wir gehen hier die Straße hoch und hinter uns wird sofort die Köpfe zusammengesteckt. Mhm. Und die haben jetzt Auto zerkratzt und all so Sachen. So krass ist es. Ja, ja, mhm. total krass. Deine Eltern wohnen auch in dem Dorf? Meine Eltern haben bis vor kurzer Zeit hier beide gewohnt. Jetzt wohne ich noch mit meiner Mutter zusammen, ja. Mhm. Ach, du wohnst mit der Mutter in einem Haushalt sogar? Ja. Aber dann ist es ja alles noch komplizierter. Ja, es ist furchtbar. Wie, meine Mutter... Wie nimmt die das denn auf, wenn du deine Freundin zu Besuch hast? Meine Mutter denkt, dass es meine Freundin ist. Also eine Freundin. Eine gute Freundin. Das genau. heißt, ihr müsst dann auch immer am Frühstückstisch auch immer Theater spielen. Wir spielen es eigentlich nicht mehr, weil ich es ihr vor einem halben Jahr gesagt habe. Ich habe ihr gesagt, pass auf Mama, ich bin lesbisch. Aber sie denkt es immer noch, sie verdrängt es, oder wie? Das kann nicht sein. Lesben und Schwule sind krank. Sagt sie. Die sind krank und das ist nicht normal und das hat die Natur nicht so gewollt und du bist das nicht, bis der Richtige kommt, dieser typische Spruch. Ja, also, aber immerhin hast du es ihr gesagt. Ich habe es ihr gesagt, ja. Und sie aber hat... nicht, dass ich transsexuell bin, nur dass ich lesbisch bin. Mhm. Und sie hat daraufhin auch deine Freundin nicht rausgeschmissen. Nein. Was nicht sein kann, das, was nicht sein darf, was nicht sein kann. Ne? So, richtig, genau. In dem Motto. Mhm. Ist es für dich überhaupt ein Thema deiner Mutter, die Sache mit der Transsexualität? Nein, niemals. Nein. Mhm. Niemals. Mhm. Wie weit willst du dich denn da noch weiterentwickeln? Möchtest du vielleicht irgendwann eine Körperumwandlung oder Umgestaltung auch vornehmen? Also wenn ich könnte, wie ich wollte, wenn ich das nicht als Geheimnis, also ich bin meine, ich muss es ein Geheimnis sein lassen, sonst kann ich nicht mehr leben. Mhm. Also das, ich würde so dran kaputt gehen, weil es würde keiner akzeptieren. Also, aber wenn ich könnte, wie ich wollte, dann würde ich es im Prinzip bis, ja, die Anruferin, ich glaube gestern oder so war eine Anruferin da, die hatte sich bis auf das Geschlechtsteil, bis auf die Scheide umwandeln lassen. Und genau so würde ich es dann auch machen. Das würdest du auch machen. Weil nämlich die medizinischen Möglichkeiten, die es gibt, um Glieder herzustellen, sind unzureichend. Ja, also, das ist richtig. Das ist aus dem Unterarm aber, und so. Melanie, vielleicht wäre es ja auch klug für dich, wenn du bist ja nur in einer speziellen Lebenssituation. Mhm. Die ist ja nun nicht gewöhnlich. Mhm. Wenn du vielleicht zumindest örtlich dich verändern würdest. Das heißt, wenn du in eine Stadt oder in eine Großstadt gar ziehen würdest, vielleicht würde dich das viel freier machen und euch auch ein freieres Leben gewährleisten. Das ist im Moment unmöglich, weil ich seit fast 4 Jahren bin ich schwer krank. Mhm. Ich nehme auch an, dass es viel damit zu tun hat. Das ist eine Darmerkrankung, die wurde 8-mal operiert. Was ist denn, wie heißt die Erkrankung? Es ist nicht Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, die man so kennt. Das ist im Prinzip, es hat keinen Namen. Also sie haben mir nie einen Namen gesagt. Es sind im Prinzip immer wieder Thrombosen im Darm entstanden, die dann weggeschnitten wurden. Mhm. Und also es soll halt viel auch mit Stress und so weiter. Aber ich meine, das ist ja schon ein ganz wichtiger Hinweis. Wenn du sagst, das hängt vielleicht sogar damit zusammen, weil ich so viel in mich hineinfresse, weil ich nicht so lebe, wie ich leben kann, weil ich innerlich völlig verspannt bin, ist das doch ein ganz großes Warnsignal, wenn man so eine schwere Krankheit hat, vor allen Dingen über 4 Jahre. Aber ich kann das hier nicht wegziehen. Das wäre unmöglich. Ich bin jetzt so weit durch die ganzen OPs, dass ich keinen eigenen Haushalt führen könnte. Also ich studiere eigentlich. Aber vielleicht wäre es ja sehr gut, wenn du mal für eine längere Zeit in eine psychosomatische Klinik gehen würdest. Wo beides behandelt wird. Damit du mehr vielleicht auch so zu dir selbst kommst und eine Klarheit über dich gewinnst. Um dann, wenn du die entsprechende Stärke auch hast, vielleicht neue Schritte einleiten kannst. Ich glaube, es ist nicht gut, immer in einer solchen Lüge, in so einer Gefangenschaft letztendlich zu leben. Und wenn du zu mir sagst, Mensch, wenn ich könnte, würde ich so leben wie deine Anruferin gestern. Ich würde mich zum Mann umgestalten, ich würde meine Scheide behalten, aber sonst würde ich gerne als Mann leben. Mhm. Das muss man ja eigentlich schon sehr ernst nehmen. Mhm. Und eigentlich sollte das ja auch dein Lebensziel sein, irgendwann so zu leben, vielleicht auch dann sogar zusammen mit deiner Freundin. Aber nicht eben... Nee, garantiert nicht mehr dann. Ich habe nämlich gerade vor einer Dreiviertelstunde mit ihr telefoniert. Deswegen war ich dann auch sofort gleich bei euch im Prinzip in einer Redaktion. Und weil ich so geschockt war, sie hat mir vor einer Dreiviertelstunde eröffnet, dass wenn ich mich umoperieren lasse, dass sie dann sofort weg ist. Ach so. Während ich aber vor einem Jahr zu ihr gesagt habe, wenn du dann da besser mit lebst und wenn du das bist, ich liebe dich als Menschen und egal was du machst, ich ziehe das mit dir durch. Gut, das ist jetzt noch eine spezielle Problematik zwischen euch beiden. Ich finde, dass du für dich auf einen klaren Weg kommen musst. Und du hast eine schwere Erkrankung. Und ich finde, sage ich dir jetzt nochmal, es kann sein, dass es sehr viele organisatorische Probleme gibt bei dir in deinem Leben, aber ich glaube, es wäre gut, wenn du in eine Klinik gehen würdest. Hm. Ich glaube es wirklich. Ja, mich wollte mein Arzt schon einmal hinschicken, weil er hat im Prinzip schon sowas geahnt, dass bei mir was Psychisches dahinter steckt, aber ich habe mich da ganz vehement gewehrt, weil ich halt nicht, ich will es ja nicht da nach außen kommen lassen. Mhm. Und wenn ich in eine psychosomatische Klinik gehe, ja, dann kommt es ja doch irgendwie raus. Dann soll es ja auch rauskommen, so wie du es jetzt hier bei mir auch erzählt hast. Und was meinst du, wie gut dir das tun wird, wenn es da rauskommt? Mhm. Ich möchte, dass meine Psychologin auch mal ein paar Worte mit dir redet. Mhm. Okay? Ja. Melanie, du legst bitte auf und Heide ruft dich an. Okay. Alles Gute. Tschüss, Domian. Tschüss. Olivia, 20 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Olivia. Ja. Was ist dein Geheimnis, was dich belastet? Ja, also ich habe halt ein Geheimnis. Ich bin verheiratet, mein Mann ist 25 Jahre alt und ich bin halt ein bisschen voyeuristisch veranlagt. Mhm. Was heißt denn, du bist ein bisschen voyeuristisch veranlagt? Was können wir uns darunter vorstellen? Ja, ich schaue halt anderen Leuten gerne zu, wenn sie Sex haben oder wenn sie intim werden, oder schaue ihnen einfach gerne zu. Ich meine, das tun wahrscheinlich sehr viele von uns, die wir jetzt hier alle versammelt sind. Es stellt sich nur die Frage, in welcher Situation, wie hast du die Gelegenheit dazu? Ja, ich fahre manchmal auf Parkplätze zum Beispiel, so kennen sie bestimmt irgendwie solche Parkplätze, wo manche Leute halt Sex haben und dann gucke ich denen gerne mal dabei zu und es erregt mich auch. Und ja, ich kann mit meinem Partner leider nicht darüber reden, weil er ein bisschen, ich kann nicht mit ihm darüber reden. Ach so, das ist dann ja schon eine Nummer härter. Ich dachte, du würdest schon mal mit dem Fernglas aus eurem Fenster gucken und die Nachbarn beobachten. Nein, du setzt dich ins Auto, eine richtige Aktion, und fährst auf irgendeinen Sexparkplatz, die es dann überall in Deutschland gibt. Genau. Und spinkst. Ja. Was genau, wie genau geht das? Kann ich mir nicht vorstellen. Du fährst dann mit dem Auto dahin, sitzt in deinem Auto und dann, was passiert dann? Ja, also ich sitze auch nicht nur in meinem Auto. Ich meine, es ist ja ziemlich dunkel immer auf diesen Parkplätzen. Also fährst du immer abends hin oder nachts? Ja, es findet auch nur abends und nachts statt, weil ich meine, dass man halt, da sieht einen keiner, sagen wir es mal. Ja, ja. Und ja, dann steige ich auch manchmal aus dem Auto aus und schaue mir das halt von Näherem an. Ja, was genau passiert da? Sind da Pärchen? Ja, genau. Die es dann im Auto miteinander treiben oder im Gebüsch oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, so kann man sich das vorstellen. Also beides. Kommt drauf an. Mhm. Aber es ist doch eine komische Situation. Da ist jetzt, ich nehme mal an, da ist jetzt im Auto ein Pärchen, die Spaß miteinander haben. Dann gehst du doch nicht an die Scheibe und drückst deine Nase in die Scheibe und guckst da rein. Es ist doch dunkel. Was sieht man da? Nein, aber ich meine, wenn man an der Scheibe steht, das sieht man auf jeden Fall. Und wollen die das, dass da jemand zuguckt? Die wissen das nicht. Das ist ja halt mein Geheimnis und ich möchte auch nicht, dass es irgendwer erfährt. Aber das sieht man doch, wenn neben der Scheibe jemand steht und reinguckt. Ja, also meistens ist da halt beschlagen auch. Ach so, weil da so viel geatmet wird und es so abgeht. Genau, und dann manchmal sind da halt irgendwie, und ich meine, die sind so in Ekstase und die bemerken das meistens gar nicht. So, aber die haben ja auch kein Licht im Auto. Ja, aber... Viel siehst du dann ja wirklich, vor allem wenn es dann beschlagen ist, siehst du ja auch nicht viel. Ja klar, aber alleine auch diese Geräusche auch noch dazu und wenn's manchmal denn, sind auch Lampen auf dem Parkplatz, kommt wirklich drauf an. Dass so ein leichter Lichtschein da reinfällt. Ja, so leicht. So, und die Pärchen, die draußen sind, die irgendwie im Gebüsch was machen, da kannst du doch auch nicht ganz nah rangehen, das merken die doch. Nein, aber wenn man ein bisschen Distanz hält zu denen und sich versteckt, das merken die nicht. Und ich gehe ja nicht irgendwie 2 Meter an die ran, das nicht. Ja, das versetzt dich dann, wenn du in diesem Dunstkreis der Erotik bist, versetzt dich das schon in große Aufregung, in Erregung. Und die Nachbarn hört man ja auch manchmal und hier guckt man manchmal aus dem Fenster und nicht alle Nachbarn machen ihre Gardinen zu, wenn sie im Schlafzimmer liegen und haben gedämmtes Licht an und sieht man auch. So, was passiert denn dann? Wie läuft das denn weiter ab? Du siehst das Pärchen im Auto, die haben Spaß miteinander, dich erregt das sehr. Was machst du denn dann? Ja, manchmal, das ist sehr schwer, das zu sagen. Ich meine, das ist mir ziemlich unangenehm, aber... Ja, manchmal fange ich an, mich zu streicheln. Ja, also das läuft dann schon oft in eine Masturbation hinaus. Dein Partner weiß gar nichts davon. Nee, wenn ich mit meinem Partner schlafe, ist es einfach nur halt dieses normale Miteinander ins Bett gehen und dann vorbei. Also diese Viertelstunde, halbe Stunde und das war's dann. Mhm. Das heißt, du bist mit der Sexualität mit deinem Partner auch gar nicht zufrieden? Nein. Warst du schon immer so voyeuristisch drauf, auch als du noch eine gute Sexualität mit irgendjemandem oder mit deinem Partner hattest? Nicht so stark wie jetzt, aber schon ein bisschen. Ein bisschen, aber jetzt das starke Interesse resultiert eigentlich auch, kann man das so sagen, aus dem Unbefriedigtsein und aus der nicht so, so guten Situation im Moment? Ja, genau. Mhm. Wie oft kommt denn das vor, dass du auf so einen Parkplatz fährst? Ja, ich kann es nicht pauschal sagen, vielleicht 2-mal die Woche. Immerhin. Ja. Wird man denn als Frau, als junge Frau, wenn man da rumläuft und rumsteht, nicht pausenlos angebaggert von Männern, die dann mit dir wiederum was machen wollen? Also das übersehe ich eigentlich, weil das interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessiert mehr dieses Zuschauen. Das verstehe ich schon, aber wenn die dann an dich rankommen und dich angrapschen oder so, gibt es solche Situationen? Ja, wenn, dann setze ich mich in mein Auto und fahre weg, also weil das ist mir unangenehm. Aber man könnte ja nun auch der Auffassung sein, du siehst das alles, das erregt dich und dass du dann auch dich doch auf eine Aktion mit einem Mann einlässt dort. Ja, aber ich möchte meinem Partner auch treu bleiben und ich liebe ihn ja und deswegen habe ich auch solche Angst davor, es ihm zu sagen, ich möchte die Beziehung einfach nicht kaputt machen. Ich meine, sie sind ja auch verheiratet und Ist die Beziehung denn sonst intakt? Ja. Ich bin eigentlich glücklich. Eigentlich glücklich. Liebst deinen Mann auch? Ja, natürlich. Und habt einen guten Alltag miteinander, kommt gut klar? Ja. Es ist nur mit der Sexualität, es ist nicht so, dass das Gelbe mehr vom Ei, wie es mal sein sollte, wie es mal war vielleicht. Genau. Ja. Es war mal besser. Ja. Hast du ihm das mal gesagt, dass du damit gar nicht zufrieden bist? Ich habe es angeschnitten, aber er reagiert da nicht so gut drauf. Was heißt das? Ja, wenn ich ihm also jetzt so anmerke, dass ich vielleicht nicht ganz befriedigt bin oder so, dann fragt er mich, was ich von ihm möchte und was ich von ihm überhaupt verlange und so weiter. Weil Sexleben ist ja mehr so, er ist mehr der Auffassung, dass Sexleben einfach nur zur Zeugung ist von Kindern und nicht irgendwie so das Befriedigendste oder... Du Arme. Ja. Du Arme. Und mit dem hattest du mal guten Sex, wenn der so eine Auffassung hat? Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, anfangs war es auch nicht so schlimm, aber... Ja. Wann hattest du denn, frage ich dich jetzt mal ganz indiskret, wann hattest du deinen letzten Orgasmus mit ihm? Puh, da kann ich mich, glaube ich, schon gar nicht mehr dran erinnern. Also da hatte ich schon eher beim Zuschauen einen. Mhm. Aber das ist ja schlimm eigentlich, ne? Ja. Weiß er das, dass du gar nicht mehr zum Höhepunkt kommst mit ihm und bei ihm? Ja, manchmal spiele ich es ihm einfach vor, weil ich es leid bin. Ich habe das Thema ja schon öfter angeschnitten, weil es mich ja belastet. Mm. Er sagt, die Sexualität ist nur dazu da, um Kinder zu zeugen, aber ihr habt keine Kinder. Nee. Warum nicht? Ich möchte zurzeit auch noch keine, weil ich bin in meinem Studium drin, ja. Und das würde, ja, dann müsste ich es abbrechen und ich möchte auch einen vernünftigen Beruf haben. Okay, ist ja auch verständlich, das so zu sehen. Macht er denn da auch Druck, dass er sagt, du, ich will endlich jetzt mal, dass du schwanger wirst? Und ja, macht er auch, aber ich nehme die Pille trotzdem weiter. Mhm. Dieses, was du mir gerade erzählt hast, weiß das auch überhaupt niemand? Nee, niemand. Keiner. Könnte mir auch vorstellen, dass man, besonders als Frau, so sind ja nun mal immer noch so unsere Kriterien der Beurteilung, einem das besonders peinlich ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist eigentlich auch, denke ich mal, typischer, wenn Männer das machen. Mhm. Ich habe es so auch noch nie von einer Frau gehört, muss ich dir zugestehen. Ich leider auch nicht. Ja. Aber ich finde, ich verurteile es jetzt erstmal überhaupt nicht und es hat ja auch einen klaren Zusammenhang. Du bist unzufrieden in deiner Beziehung. Ja. Und ich würde euch wirklich sehr, sehr dringend raten, euch beiden, dass ihr zu einer Eheberatung geht und dass ihr ganz offen miteinander redet. Du musst ihm das ja nicht mit dem Voyeurismus gleich alles auf die Nase binden, aber du solltest ihm ganz klar in einer solchen Beratungssituation auch sagen, wie unzufrieden du in puncto Sexualität bist. Ja, aber ich denke mal, wenn er seine Auffassung hat, wird er die doch nicht ändern, oder? Ich glaube schon, wenn er merkt, dass vielleicht die ganze Beziehung daran zum Bruch gehen könnte. Oliver, die Sendung ist gleich vorbei. Du rufst dich auch noch mal kurz an, okay? Ja. Leg mal auf. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt sehe ich, hier haben wir noch die Monika von vorhin mit der Telefonstörung. Ich würde sagen, die Monika rufen wir morgen an, weil jetzt geht's ja nicht mehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen und zu hören. In der Technik Leo Scholten und morgen haben wir eine offene Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen.